das Weite misshält, die Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den Tag und noch die Nacht. Ich danke dir dafür. Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhen sind Zeichen deiner Liebe. Вон Аллах, дюранай, вон Эофих, Петро.